Ich schieb dir eine Klinge in dein Hals hinein und schneid die Kehle durch, du blutest wie ein Schwein. Zu viele Wichser reden den ganzen Tag Dreck. Nehme mein Messer, reduzier sie im Affekt. Mein Handwerk ist der Tod und ich hol mir dein Leben. Der Metzgermeister, saubere Schnitte wieder nähen. Mit weiter Werkzeug streif ich durch deine Gegend. Wenn ich dich seh, weißt du, es wird nicht gut ausgehen. Zu böse die Dinge, die mich so antreiben. Ich nehm mir die Klinge und schneid dich in Scheiben. Die Menschen, sie leiden die höllischen Qualen. Vom Teufel getrieben. Zu böse die Dinge, die mich so antreiben. Ich nehm mir die Klinge und schneid dich in Scheiben. Die Menschen, sie leiden die höllischen Qualen. Vom Teufel getrieben. Scharfe Klinge und noch schärferer Verstand. Aus meinem Visier kannst du nicht mehr rausgelangen. Ich hab zu viel von dieser Scheiße schon ertragen. Doch irgendwann platzt selbst mir dann mal der Kragen. Und wie ein wildes Tier bin ich die Opfer am Jagen. Sie können auch versuchen, mir dann zu entkommen, obwohl sie die schlechtesten Chancen haben. Ich bin gründlich in dem, was ich so tu. Ein Stich in deinen Hals und du erstickst an deinem Blut. Zu böse die Dinge, die mich so antreiben. Ich nehm mir die Klinge und schneid dich in Scheiben. Die Menschen, sie leiden die höllischen Qualen. Vom Teufel getrieben. Zu böse die Dinge, die mich so antreiben. Ich nehm mir die Klinge und schneid dich in Scheiben. Die Menschen, sie leiden die höllischen Qualen. Vom Teufel getrieben. Zu böse die Dinge, die mich so antreiben. Ich nehm mir die Klinge und schneid dich in Scheiben. Die Menschen, sie leiden die höllischen Qualen. Vom Teufel getrieben. Zu böse die Dinge, die mich so antreiben. Ich nehm mir die Klinge und schneid dich in Scheiben. Die Menschen, sie leiden die höllischen Qualen. Vom Teufel getrieben.